Nach Angaben des Weißen Hauses berief Trump zudem seinen Sondergesandten Witkoff, seinen Schwiegersohn Kushner und den Präsidenten der Weltbank Bangor in den siebenköpfigen Vorstand des internationalen Gremiums. Entgegen den Erwartungen von Bundesaußenminister Wadephul ist ein deutscher Name bislang nicht gefallen. Wadephul hatte in Berlin eine deutsche Beteiligung am Friedensrat ins Spiel gebracht. Deutschland sei bereit, Verantwortung in dieser für den Friedensprozess wichtigen Einrichtung zu übernehmen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Trumps 20-Punkte-Plan sieht vor, dass der Friedensrat die Übergangsregierung für den Gazastreifen beaufsichtigt. Dieses besteht aus 14 palästinensischen Experten, die keine Verbindung zur islamistischen Hamas haben. Nach einer ersten Sitzung in Kairo erklärte der Vorsitzende der Übergangsregierung, Schad, wichtig sei vor allem die Schaffung von neuem Wohnraum. Seit Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Nach den jüngsten Kämpfen in Syrien hat Übergangspräsident Sharaa angekündigt, die Rechte der kurdischen Minderheit zu stärken. In einem von Sharaa veröffentlichten Dekret heißt es, die kulturelle und sprachliche Identität der Kurden sei ein fester Bestandteil der nationalen Identität Syriens. Demnach soll das Kurdische als offizielle Sprache anerkannt werden und auch in staatlichen Schulen unterrichtet werden können. Zudem erhalten Kurden, die im Zuge früherer Arabisierungskampagnen zu Staatenlosen wurden, die syrische Staatsbürgerschaft zurück. Zuvor waren im Norden Syriens Berichten zufolge tausende Menschen aus der Region Aleppo geflohen. Sie befürchten weitere Kämpfe zwischen der Armee der Übergangsregierung und Mitgliedern der kurdischen Minderheit. Vergangene Woche hatte das Militär die kurdischen Stadtviertel Aleppos unter seine Kontrolle gebracht. Damaskus drängt auf eine Eingliederung der autonom geführten kurdischen Verwaltungen im Nordosten in die staatliche Ordnung. In Syrien leben etwa 2,5 Millionen Kurden. Sie bilden nach den Arabern mit 10% der Bevölkerung die größte ethnische Gruppe des Landes. Die EU und die Mercosur-Staaten unterzeichnen heute in der paraguayanischen Hauptstadt Asunción das gemeinsame Freihandelsabkommen. Der Unterzeichnung waren mehr als 25-jährige Verhandlungen vorausgegangen. Die neue Freihandelszone wird mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar eine der weltweit größten sein. Zu dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gehören neben Brasilien und Paraguay auch Argentinien und Uruguay. Bolivien ist zwar ebenfalls Mitglied, muss seine Gesetzgebung aber noch an die des Bündnisses anpassen. Bei einem Treffen in Rio de Janeiro würdigten Brasiliens Präsident Lula da Silva und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Unterzeichnung des Abkommens. Die EU und die Mercosur-Staaten seien dabei, Geschichte zu schreiben, sagte Lula. Von der Leyen dankte Lula für das persönliche Engagement, mit dem er sich für das Abkommen eingesetzt habe. Im Rahmen einer Erkundungsmission mehrerer NATO-Länder sind 15 deutsche Soldaten in Grönland eingetroffen. Das teilte ein Sprecher der Bundeswehr am Abend mit. Zu der Gruppe gehören auch dänische Soldaten. Die Erkundungsmission, an der sich außerdem Frankreich, Schweden und Norwegen beteiligen, soll nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums unter anderem Planungen für eine Militärübung vorbereiten. Es gehe darum, die Möglichkeiten der Gewährleistung der Sicherheit mit Blick auf russische und chinesische Bedrohungen in der Arktis zu eruieren, heißt es. Die Aktion findet vor dem Hintergrund amerikanischer Drohungen statt, die Kontrolle über die zum Königreich Dänemark gehörende Insel zu übernehmen. Zuletzt hatte US-Präsident Trump Strafzölle für Länder angekündigt, die sich gegen seine Pläne stellen. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga trennten sich Bremen und Frankfurt 3:3. Das Wetter? Nachts im Nordwesten und Westen vereinzelt etwas Regen. Sonst verbreitet hochnebelartig bedeckt, gebietsweise Nebel, Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Am Tage im Nordwesten und Westen lockere Wolkenfelder oder länger sonnig, von Osten her zunehmend hochnebelartig bedeckt oder neblig trüb. Temperaturen minus 1 bis plus 12 Grad mit den höchsten Werten am Niederrhein. Die weiteren Aussichten: am Sonntag zunächst meist hochnebelartig bedeckt, im Tagesverlauf vor allem in der Osthälfte Aufheiterungen. Temperaturen 0 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Im Bann der Wildnis,

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Die USA sind vom dänischen Arktiskommando zu gemeinsamen Übungen in Grönland eingeladen worden. Das sagte Generalmajor Andersen an Bord eines Schiffes der dänischen Marine im Hafen von Nuuk. Er habe mit Vertretern der NATO-Verbündeten gesprochen und diese eingeladen, hierher zu kommen. Und natürlich seien auch die USA als Teil der NATO eingeladen. Der dänische Generalmajor stellte die aktuelle Erkundungsmission in Grönland in einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Russland werde die Ressourcen, die es derzeit in der Ukraine einsetzt, auf andere Einsatzgebiete einschließlich der Arktis verlagern, sagte Andersen. Bislang habe er jedoch kein russisches oder chinesisches Kriegsschiff in der Region gesehen. An der Erkundungsmission beteiligen sich neben Gastgeber Dänemark auch Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen. US-Präsident Trump hat seine Pläne zur Aneignung der weltgrößten Insel mehrfach bekräftigt und den Einsatz militärischer Mittel nicht ausgeschlossen. Trump begründet seine Pläne mit Sicherheitsinteressen in der Arktis und verweist auf angebliche Aktivitäten Chinas und Russlands rund um Grönland. Wegen der massiven Gewalt gegen Protestierende im Iran werden an der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz keine Vertreter der iranischen Regierung teilnehmen. Das melden übereinstimmend die Nachrichtenagentur AFP und die Bild-Zeitung. Eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran, die vor mehreren Wochen ausgesprochen worden sei, werde angesichts der aktuellen Vorgänge nicht aufrechterhalten, wird das Presseteam der Sicherheitskonferenz zitiert. Demnach sind unter anderem der iranische Außenminister Araghchi und dessen Stellvertreter von der international bedeutenden Veranstaltung Mitte Februar ausgeladen worden. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte gestern eine mögliche Teilnahme des iranischen Außenministers angesichts der blutigen Niederschlagung von Protesten als unangebracht bezeichnet. Das Ministerium stellte aber auch klar, dass die Sicherheitskonferenz ihre Einladungen eigenständig ausspreche und dabei keinen Vorgaben der Regierung folge. US-Präsident Trump hat die Gründungsmitglieder des sogenannten Friedensrates für den Gazastreifen ernannt. Dazu zählen sein Außenminister Rubio sowie der frühere britische Premierminister Blair. Nach Angaben des Weißen Hauses berief Trump zudem seinen Sondergesandten Witkoff, seinen Schwiegersohn Kushner und den Präsidenten der Weltbank Bangar in den 7-köpfigen Vorstand des internationalen Gremiums. Entgegen den Erwartungen von Bundesaußenminister Wadefuhl ist ein deutscher Name bislang nicht gefallen. Wadefuhl hatte in Berlin erklärt, Deutschland sei bereit, Verantwortung im Friedensrat zu übernehmen. Der CDU-Politiker sprach von einer für den Friedensprozess wichtigen Einrichtung. Trumps 20-Punkte-Plan sieht vor, dass der Friedensrat die Übergangsregierung für den Gazastreifen beaufsichtigt. Diese besteht aus 14 palästinensischen Experten, die keine Verbindung zur islamistischen Hamas haben. Nach einer ersten Sitzung in Kairo erklärte der Vorsitzende der Übergangsregierung Schad, wichtig sei vor allem die Schaffung von neuem Wohnraum. Seit Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Die EU und die Mercosur-Staaten unterzeichnen heute in der paraguayischen Hauptstadt Asunción das gemeinsame Freihandelsabkommen. Der Unterzeichnung waren mehr als 25-jährige Verhandlungen vorausgegangen. Die neue Freihandelszone wird mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar eine der größten weltweit sein. Zu dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gehören neben Brasilien und Uruguay auch Paraguay und Argentinien. Bolivien ist zwar ebenfalls Mitglied, muss seine Gesetzgebung aber noch an die des Bündnisses anpassen. Bei einem Treffen in Rio de Janeiro würdigten Brasiliens Präsident Lula da Silva und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Unterzeichnung des Abkommens. Die EU und die Mercosur-Staaten seien dabei, Geschichte zu schreiben, sagte Lula. Das Wetter. Nachts im Nordwesten und Westen vereinzelt etwas Regen, sonst verbreitet hochnebelartig bedeckt gebietsweise Nebel, Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Am Tage im Nordwesten und Westen lockere Wolkenfelder oder länger sonnig, von Osten her zunehmend hochnebelartig bedeckt oder neblig trüb,